Szene 4. Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit. Könnt ihr nicht besser aufpassen? Aber Herr Schuster, es ist doch gar nichts passiert. Nichts passiert? Und wer soll das bezahlen? Das machen wir schon. Ihr wollt das bezahlen? Na klar, kein Problem. Wir legen einfach zusammen. Das möchte ich sehen. Da kommt schon dein Vater. Der wird dir was erzählen.